herzlich willkommen beim 1887 News Podcast. Am vergangenen Samstag bestritt unser HSV das 107. Nordderby gegen den SV Werder Bremen. In einem spannenden Spiel war der HSV bis auf eine kurze Zeit zwischen der 60. und 75. Spielminute klar das bessere Team. Unser HSV arbeitete sich viele Torchancen, konnte aber wie in den vier Spielen davor kein Tor erzielen. Einen großen Wermutstropfen gab es dann in der 68. Spielminute. Unser Anführer Kyriakos Papadopoulos erhielt nach einem Foulspiel an Finn Bartels die 5. gelbe Karte bereits im 7. Spiel und fehlt dem HSV damit am nächsten Spieltag. Aber auch Positives war zu vermelden. Aaron Hunt und Alvin Ekdal waren nach ihrer überstandenen Verletzung wieder an Bord und kamen gleich in der Startelf zum Einsatz. Sein Startelfdebüt gab dagegen Tatsuya Ito. Der 20-Jährige war einer der Aktivposten beim HSV, musste dann aber verletzungsbedingt nach 53 Minuten ausgewechselt werden. Sein Debüt im Profiteam vom HSV gab dagegen Jan Fiete Arp. Der 17-Jährige kam in der 89. Spielminute für Bobby Wood zum Einsatz. Damit ist Arp der erste Spieler des 2000er-Jahrgangs, der in einem Bundesligaspiel zum Einsatz kam. Nach diesem Spieltag belegte HSV damit mit 7 Punkten und 4:11 Toren den 16. Tabellenplatz. Werder Bremen ist 17. mit 4 Punkten und 3:7 Toren. Hier einige Stimmen der Spieler zum Nordderby. Unglaublich viel vorgenommen, wollten unbedingt die 3 Punkte hier behalten, uns und den Fans auf den Derby-Sieg schenken. Ja, haben wirklich, glaube ich, ab der ersten Minute an jeden einzelnen Fan mit ins Boot reingenommen. Die Stimmung war unglaublich und ja, ist einfach schade, dass wir nicht den Ball vorne reinbekommen haben und nur einen Punkt leider hier gelassen haben. Ich glaube, wir haben das ganze Spiel im Griff gehabt, vielleicht mal so eine Phase zwischen der 60. bis zur 75., vielleicht mal so 10, 15 Minuten. Da haben wir es ein bisschen aus der Hand gegeben, aber sonst, glaube ich, haben wir die bessere Mannschaft von der ersten bis vielleicht 15 Minuten im Spiel nicht und haben auch einige Chancen gehabt, die wir nicht machen. Aber ich denke, das war wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Gut aufgetreten als Mannschaft und hätten natürlich gerne gewonnen, gerade jetzt im Derby vor der Länderspielpause. Haben das Ding leider nicht reingekriegt. Jetzt gehen wir mit dem einen Punkt. Da müssen wir jetzt zufrieden sein. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Pause und dann können wir jetzt erstmal ein bisschen durchhaben. Ich finde, wir haben uns spielerisch die Chancen sehr gut herausgespielt. Es hat immer mal so einen halben Meter einfach gefehlt, dass der Ball irgendwie über die Linie geht. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir harte Arbeit haben und das Glück auch wieder erzielen. Ja, schwierig zu sagen. Ich glaube, wie ich schon gesagt habe, wir haben das Spiel kontrolliert, waren auch gefährlich, haben auch die nötige Ruhe gehabt, das auszuspielen. Wir haben nicht hektisch agiert, wie wir es vielleicht in den Wochen zuvor gemacht haben. Nicht den Ball immer so blind nach vorne geschossen, sondern da war schon Struktur hinter. Leider haben wir aus den Chancen, die wir uns so um den 16er kreiert haben, vielleicht haben wir es dann auch nicht konsequent vom Tor und Ende gespielt. Eine Leistung, auf die man aufbauen kann. Ja, auf jeden Fall. Gerade, wie ich es eben schon gesagt habe, wie wir uns die Chancen einfach herausgespielt haben, es war einfach sehr gut und wir werden jetzt weiter daran arbeiten, dass wir vorne auch mal ein Ding reinhauen. Ja, ich glaube, beide haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Der Ito hat gerade in der ersten Halbzeit, glaube ich, ein sehr gutes Spiel gemacht und schade, dass er dann verletzt raus muss. War sie nicht das Gleiche. Hat viele Bälle abgeräumt, ein gutes Passspiel nach vorne gehabt. Und es war sein erstes Spiel, glaube ich, jetzt in der Saison von Vasi. Und wir freuen uns natürlich, dass die beiden sich so gut eingefunden haben. Und können wir weitergehen. Nun sind das 7 Punkte nach dem Spiel. Jetzt ist erstmal Länderspielpause. Wie schätzt du die Gesamtlage an? Wir haben sehr gut angefangen mit den 2 Spielen am Anfang, 6 Punkte. Wir wollten persönlich, glaube ich, auch einen kleinen Lauf mitnehmen. Wir wollten so viele Punkte holen, wie es nur geht. Haben wir dann ein paar Spiele verloren. Aber ich habe das heute jetzt wieder als Fortschritt einfach für jeden Spiel. Richtig zufrieden sein können wir natürlich nicht. Ist ja klar, aufgrund der letzten Wochen. Auch aufgrund von dem Ergebnis heute. Wir wollten hier unbedingt gewinnen, ich glaube, das hat man auch gesehen. Zwischendurch mussten wir mal durchpusten. Da, glaube ich, hat man dann auch gesehen, dass der ein oder andere ein bisschen platt war. Aber ich glaube, heute kann man der Mannschaft wirklich keinen Vorwurf machen. Wir haben es von der ersten Minute an probiert, haben alles reingehauen und ich glaube, das ist ja, wie ich schon gesagt habe, Leider haben wir heute nicht verloren. Und so gehen wir nur mit einem Punkt heute raus. Am kommenden Wochenende ist die Länderspielpause. Der HSV wird in dieser bis jetzt kein Testspiel bestreiten. 10 Spieler sind mit ihren nationalen Mannschaften unterwegs. Coach Markus Gisdol wird diese mit talentierten Nachwuchsspielern ersetzen. Die Woche wird komplett durchtrainiert, um sich intensiv auf das kommende Bundesligaspiel vorzubereiten. Der Coach sprach am Sonntag in der Presserunde über seine Sicht des Nordderbys, die Länderspielpause, einige junge Spieler, die nachrücken können, über unsere Debütanten. Wir wünschen euch viel Spaß. Hier ist die Presserunde im Ganzen. Ja, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten. Ja. Natürlich haben wir schon zur Kenntnis genommen, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben in weiten Strecken. Ja, mit dem dass wir vorgetroffen haben, das Spiel zu gewinnen. Wir haben es jetzt nicht verdient gehabt gestern, aber es fällt uns gerade schwer. Also die vielen Chancen, die wir haben, dann zum Tor zu machen, weil gestern war es eine ganze Reihe von wirklich, wirklich guten Einschussmöglichkeiten. Leider, ich habe das Tor nicht gemacht, das ist der Wermutstropfen, aber die Leistung der Mannschaft und einzelner Spieler war einfach sehr positiv gestern, sodass ich da so ein bisschen hin und her gerissen bin. Wir sind jetzt auf jeden Fall an dem Punkt, dass wir eine Vielzahl von Chancen erarbeitet haben. Und wenn du es wieder schaffst beim nächsten Mal und beim nächsten Mal wieder, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Ball natürlich auch ins Tor reingeht. Und wenn der, wenn wir die Chancen dann einfach so ein Tor mal machen und es irgendwie so ein bisschen löst dann alles, dann machst du vielleicht das zweite oder dritte auch. Aber ja, ich wäre jetzt viel nachdenklicher, wenn wir die Chance nicht hätten. Und das war gestern schon ein richtig guter Schritt in die Richtung. Es gibt ja immer die Möglichkeit, das so ein bisschen größer zum Thema zu machen und Spieler vielleicht das noch bewusster dann zu machen oder aber einfach auch vielleicht bei dem einen oder anderen mal drüber wegzugehen und ein bisschen Lockerheit zu formen, und das schadet manchmal auch. Da muss man von Fall zu Fall schauen. Aber wie gesagt, so groß ist das Thema dann jetzt für mich nicht, dass ich denke, ich sehe, dass wir nicht, wenn wir die Chancen nicht hätten, dann würde ich mir viel mehr Sorgen machen. Das wird so einfach. Also, über die Mannschaft, deswegen einzelne Spieler da rauszunehmen, würde ich jetzt nicht für glücklich finden. Mich freut es für die Jungs, muss ich ehrlich sagen, weil es ist halt oft Spieler im Training, die was zeigen und die Hoffnung wecken, dass das was werden könnte und dann kriegst du die Wahrheit immer erst am Schluss auf den Platz zurück. Und wenn dann solche Antworten kommen, wie das gestern, uns alle dann, dass man sieht, okay, was da nachkommt und was da noch schlummert, das ist schön zu sehen und klar, das kann unser Weg sein. Wenn du nicht die notwendigen Mittel dann hast und der Transfermarkt haben wir ja alle mitbekommen, wie verrückt der auch wieder in diesem Sommer war und das wird sich nicht so schnell beruhigen, dass du Unsummen bald ausgeben musst, um Spieler zu verpflichten, oftmals auch vielleicht durchschnittlicher Qualität mit total überhöhten Preisen, dann ist es auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Weg, dass man aus seiner eigenen Akademie, aus seiner eigenen U21-19 Spieler dann immer wieder hat, die genau in diese Schritte reinkommen können, dass du nicht von außen da schlagen musst. Aber gleichzeitig beinhaltet das natürlich auch die notwendige Geduld mit den Burschen, weil Konstanz ist ja oft das große Thema dann bei jungen Spielern, ja, dass die Fähigkeiten haben, aber dann ein, zwei gute Spiele kommen und dann vielleicht aber auch mal wieder schlechtere und man das einfach auch dann durchstehen muss, damit man sie zu stabilen Bundesligaspielern macht. Und da gehört einfach die notwendige Gelassenheit und Ruhe auch dazu, wenn man den Weg geht, dass man den Spielern auch diese Zeit dann gibt. Ja. Das ist ganz wichtig in der Entwicklung von jungen Spielern. Das habe ich schon oft erlebt in anderen Clubs auch, dass es ein Weg sein kann, der gut ist, ja, aber da braucht man auch die notwendige eintreten und Hype entsteht im Spieler, dann sind es immer besondere Herausforderungen, wo wir dann alle auch gefragt sind, unsere Spieler dann auch so zu begleiten und das auch so zu steuern, dass es handelbar ist für die Burschen. Aber er ist ja relativ klein und sieht dann vielleicht nicht auch immer überall jeder und kann da ein bisschen noch durchwitschen. Aber er macht natürlich einen unglaublich anständigen Eindruck. Ich hoffe nur, dass alle jetzt so ein bisschen auch in Ruhe lassen, dass er ich hatte nicht das Gefühl, dass er dann extrem den Puls nach oben ging. Sieger war ein bisschen angespannt, das ist aber auch gut. Das sollte bei allen Spielern so der Fall sein. Aber ich hatte das Gefühl, er kann das ganz gut einordnen, hat seine Chance irgendwie gesehen. Hat auch gesehen, dass er im Training sich da durchsetzen kann, wollte das dann glaube ich auch beweisen im Spiel. Und typisch so seine Reaktion, als er dann ausgewechselt worden musste, ja, also läuft er dann bei mir vorbei und sagt dann, sorry Trainer, sorry, ja, dass er nicht mehr konnte. Ja, das zeigt einfach, dass es ein ganz toller Bursche ist. Ja, ich mache ja sowas nicht grundsätzlich, um einen gegnerischen Trainer zu überraschen. Und ich denke, das ist für unser Spiel, ja, dann mache ich das. Die jetzt da überrascht waren oder nicht, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass er Akzente gesetzt hat, ja, und das kann dann noch mehrere Mannschaften überraschen, wenn er dann auf dem Platz steht. Ja, nicht nur so, also grundsätzlich mal ist ja klar, wenn zwei Spieler gleich gut sind, spielt der Junge, das ist logisch, weil da hast du natürlich immer die größere Chance auf weitere Entwicklung. Ja. Gar keinen, weil jeder Spieler... weil jeder Spieler ja die Aufforderung hat, gut zu sein, ja, und wie ich sage nochmal, es spielt nicht ein Junger, weil er jung ist, sondern es spielt halt dann, wenn es an der Zeit ist und weil er sich aufgedrängt hat. Und da gilt es auch nicht zum Schluss, ob einer jung oder alt ist, sondern eigentlich soll die Besten spielen. Ja, und das versuchen wir immer rauszufinden für jedes Spiel und manchmal macht es halt auch dann die Mischung, dass man das gut zueinander findet. Aber da sehe ich in unserer Mannschaft überhaupt keine Problematik in irgendeiner Form. Ein gutes Beispiel eines guten älteren Spielers. Ja, die wir sehr gerne bei uns haben. Ich habe ja gestern in dem Spiel einen gesehen, ich habe das in der Trainingswoche schon gesehen und hatte es ja in der PK dann auch schon erwähnt, dass so das Gefühl bei mir ist einfach, die schlimmste Zeit ist vorbei, was die Personalsituation angeht. Und das tut dir dann halt einfach auch gut, wenn du dann Spieler zurück hast, wie Ekdal oder wie Hand, die insgesamt unsere Qualität natürlich erhöhen, die wir so nicht 1:1 dann ersetzen konnten. Wie wichtig und wie gut es dann ist, haben wir ja gestern dann gesehen und wie gesagt, gerne mehr. Ja, wir werden die Woche ganz sauber durchtrainieren, jeweils zweimal Dienstag und Mittwoch, am Donnerstag ein Testspiel machen und werden am Freitag dann nochmal trainieren und dann Samstag, Sonntag frei, sodass wir intensiv arbeiten wollen diese Woche und dann nächste Woche alle einsammeln, die dann zurückkommen von ihren Nationalmannschaften und dann alle gesund zurückkommen und dann spätestens, denke ich, auch Donnerstag sind wir dann wieder. Sehr erfreulich, ja, spielen guten Fußball, schön mit anzusehen, davon profitieren wir dann auch in der Gruppenmannschaft zu 19 und 21, der stabil und gut spielt und wünschen wir uns das Weg an. Am Samstag, den 14.10.2017, trifft unser HSV am 8. Spieltag auf den FSV Mainz 05. Die Mainzer sind mit 7 Punkten und einem Torverhältnis von 7:11 derzeit 13. In der Opel Arena gibt es ein Wiedersehen mit René Adler. Der Torwart wechselte vor der Saison vom HSV zu den Mainzern. Das letzte Spiel in der Opel Arena konnte die Mainzer mit 3:1 gegen den HSV gewinnen. Nach einer 0:1-Führung durch Bobby Wood konnte dann die Mainzer mit einem 3-Pack den 3:1-Sieg für die Mainzer sichern. Am 7. Spieltag trennte sich der SV Mainz 5:1 vom VfL Wolfsburg. Für das Spiel Mainz gibt es noch einige S-Karten, das ist bereits im Fanshop des HSV. Wer noch eine Stehkraftkarte benötigt, meldet sich bitte über Facebook auf unserer Seite 1887 News oder auf unserer Internetseite www.1887news.de. Ein Highlight gibt es für unsere U20 am morgigen Montag, den 2.10.2017. Dort trifft man um 20.15 Uhr auf Hannover 96. Das Spiel wird bei Sport 1 live übertragen. Unsere U21 belegt derzeit den 2. Tabellenplatz, hat aber gegenüber dem Tabellenführer aus Flensburg ein Spiel weniger. Die Hannoveraner sind derzeit Tabellenachter. Die A-Jugend Bundesliga des HSV hatte an diesem Wochenende spielfrei. Die B-Jugend kurzfristig abgesetzt. Beide Teams haben nun bis zum 14.10. Informationen. Die komplette Pressekonferenz gibt es schon als Podcast. Sucht einfach nach 80-Minuten-Podcast. Ebenso ist diese Pressekonferenz als Video auf unserem YouTube-Kanal verfügbar. Hier bei YouTube lautet unser Kanal HSV Madness. Die Highlights und Stimmen zum Nordderby gibt es auf unserer Seite 1887news.de. Ihr wollt Bücher vom HSV, dann könnt ihr uns gerne auf folgenden Plattformen besuchen. Im Internet sind wir erreichbar unter www.1887news.de. Auf Twitter unter @1887news. Auf Facebook unter 1887news. Und auf YouTube unter HSV Madness. Ihr wollt auch außerhalb des Stadions ein Video zum HSV zeigen? Dann besucht uns doch einfach bei Spreadshirt. Wir haben den Shop unter 1887 Hamburg. Wir freuen uns auf alle Plattformen auf euren Besuch. Das war es auch schon für diese Woche. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf der nächsten Podcast als Hörer begrüßen dürfen. Diesen gibt es dann nach dem Spiel gegen den SV Mainz 05. Wir wünschen euch eine schöne Länderspielpause. Nur der HSV.